einem Jahr, so ein Sommer, als sie mir endlich gab. Was ich von ihr wollte in meinen Träumen, es war vor einem Jahr. Es war vor einem Jahr und Gewitter. In dieser Sommernacht sind wir gefahren, wie durch ein Wellental mit hohen Bergen. Wir waren so verliebt und so verzaubert, dass wir den Regenguss nicht einmal spürten. In diese Sommernacht sind wir gefahren, wie durch ein Wellental mit hohen Bergen. Doch frag mich einer, wo sie hinging in der Nacht, dann sag ich ohne Schein. Es schlug ein Regenguss hart auf uns runter. Es flogen Wolken weg in Richtung Süden. Von ihrem Liebesschrei ist nichts geblieben. Es flogen Wolken weg in Richtung Süden. Von ihrem I'm gonna